Der kleine Saal im Hotel am Sachsenhof ist gedrängt voll mit Pressevertretern. Pressevertretern aus West-Berlin und auch einige ausländische Pressevertreter. Fotografen kommen herein und fotografieren Johannes R. Becher, den Kultusminister der Deutschen Demokratischen Republik, der zusammen mit Bert Brecht hier an einem runden Tisch sitzt. Die Fotografen und Journalisten umlagern den Tisch des Kultusministers Johannes R. Becher so sehr, dass der Wirt bittet, man möge den Saal räumen. Herr Becher lehnt ab. Er meint, er könne von sich aus den Saal nicht räumen. Er hätte alle Journalisten eingeladen. Jetzt haben die Fotografen ihre Aufnahmen abgeknipst und die Pressekonferenz scheint zu beginnen. Sehr verehrte Anwesende, ich habe mir über unsere letzte Besprechung selbstredend mehrere Gedanken gemacht. Und ich möchte sagen, es ist richtig, dass wir nun damit beginnen müssen, den luftleeren Raum, von dem gesprochen wurde, konkret zu erfüllen. Sie verstehen, dass man luftleere Räume auf verschiedene Art erfüllen kann. Man kann sie mit Geschrei erfüllen, man kann sie mit Rauch erfüllen, mit Maßkrügen und mit Gummiknüppeln. Aber dicke Luft ist nicht eine Erfüllung eines luftleeren Raums, wie sie uns vorschwebt. Und ich denke, um zu einer Konkretisierung dessen zu gelangen, was wir das letzte Mal gesprochen haben, dass man vielleicht versuchen könnte, ich sage vielleicht, denn das ist mit Diskussionsgrundlage, einige Variationen des großen Themas, das uns alle gleichermaßen bedrängt, festzulegen und über diese Variationen gemeinsame Gespräche zu führen. Ich denke, wenn ich an das letzte Gespräch mich erinnere, es waren folgende Variationen dieses großen deutschen Themas. Erstens Kultur und Staat. Zweitens das Problem freier Wahlen. Drittens, worin besteht die Freiheit der Persönlichkeit? Viertens, Begriff der Moderne auf dem Gebiet der Literatur, der bildenden Kunst, der darstellenden Kunst, der Musik. Fünftens, vom neuen Bild des Menschen. Und sechstens, nationale Existenz oder Koexistenzialismus. Bisschen schwer auszusprechen. Also ich glaube, das sind 6 Variationen dieses Themas und mein Vorschlag ist der, dass man über diese verschiedenen Themen zunächst eine Aussprache veranstaltet und sollte sich ergeben, dass diese Aussprache nicht genügt, diese Themen zum Inhalt eines Arbeitskreises macht. Und das alsdann, wenn diese Themen bis zu einem gewissen Grade erschöpft sind, diese Themen in Broschüren veröffentlicht werden können, und zwar genau und exakt so, wie dort gesprochen wurde, ohne dass ein Komma hinzu- oder weggelassen wird. Und dass diese Veröffentlichungen dann sowohl in der Deutschen Demokratischen Republik als auch in der Bundesrepublik erscheinen. Ich meine, solch eine Dokumentation geistiger Auseinandersetzung würde uns einen gewissen, bescheidenen zunächst Weg weiterbringen. Ich meine, der Mut zur Wahrheit, der Mut zur Verständigung ist verbunden mit dem Mut zur Debatte. Und aufgrund dessen ist es vielleicht zweckmäßig, diesen Weg zu gehen. Aber wie gesagt, das ist ein Vorschlag. Dieser Vorschlag muss diskutiert werden. Und ich meine, der Vorschlag hat keine günstigen Aussichten, wenn er sozusagen nur der Vorschlag einer Minderheit sowohl unsererseits wie ihrerseits bleibt. Selbstverständlich sind jetzt noch weitere Themen anzufügen, die für notwendig erachtet werden. Ein erschöpfendes Bild dieser Themen habe ich mich nicht angemaßt hier zu geben, sondern ich lege das vor, so wie ich mir das also gedacht habe. Herr Becher hat gesprochen. Wer möchte denn nun als erster das Wort ergreifen? Bitte mit Namensnennung, damit ich es weiß. Wer möchte denn gerne nun dazu etwas sagen? Ja, aber wir sind doch zur Diskussion gekommen. Bitte schön. Herr Finkel. Herr Finkel. Der Herr Becher sprach hier von zwei Begriffen, nämlich dem Mut zur Wahrheit und dem Mut zur Verständigung. Die Begriffe, die wir finden müssten. Ich finde, den Mut zur Wahrheit zu finden, ist wohl nicht so schwer. Jedenfalls, ich kenne sehr viele Leute, die den Mut zur Wahrheit immer haben. Den Mut zur Verständigung zu finden, ist schon weitaus schwerer, wenn man sich überlegen muss, mit wem man sich zu verständigen hat. Der Herr Becher ist, wie ich weiß, entschuldigen Sie bitte, wenn ich Sie so direkt anspreche, Herr Becher, Sie sind seit 1950 Mitglied des Zentralkomitees der SED. Das sind immerhin 4 Jahre. Und Sie sind damit mit dafür verantwortlich, was vom Zentralkomitee der SED im Laufe der 4 Jahre beschlossen worden ist. Das sind, wie wir uns erinnern können, zum Teil Maßnahmen, die man nicht nur nicht demokratisch, sondern vielleicht sogar grausam und brutal nennen muss. Ich möchte gerne wissen von Ihnen, wenn wir uns mit Ihnen verständigen sollen, inwieweit Sie sich mit diesen Maßnahmen identifizieren, inwieweit Sie mit diesen Maßnahmen für diese Maßnahmen verantwortlich sind und inwieweit Sie gewirkt haben, dass diese Maßnahmen nicht stattfanden bzw. nicht getroffen wurden, die das Schicksal vieler Menschen entschieden haben. Und ich möchte wissen, warum Sie nichts dagegen unternommen haben, falls Sie nichts unternommen haben. Sehen Sie, das ist, wie Fontane sagt, ein sehr weites Feld. Aber verständigen kann man sich nur mit Menschen, die den Mut haben, das zu sein, was sie sind. Und so sage ich Ihnen ohne unmissverständlich, ich bin Mitglied des Zentralkomitees der SED. Ich bin stolz darauf, dass ich Mitglied des Zentralkomitees der SED bin. Ich erkläre mich für voll verantwortlich für alle Maßnahmen des Zentralkomitees der SED und habe sie gebilligt und billige sie. Ja, nach dieser Erklärung meine ich, das war ein mannhaftes und offenes Wort. Aber wir wollen doch nun, anstatt wir uns nun gegenseitig etwas vorwerfen, zur Sache kommen. Wir wollen doch über die Punkte gerne einmal sprechen. Und vielleicht gelingt es über uns, über das zunächst Äußere, doch zum Inneren und zum Menschlichen zu kommen. Und darum meine ich, wird die Diskussion sehr viel fruchtbringender, wenn wir jetzt zur Sache kämen, also uns nicht gegenseitig etwas vorwerfen würden, worauf wir uns dann verteidigen müssen, sondern mitten in das Konzept mal hineinzusteigen. Das ist doch der Zweck des heutigen Abends. Und schließlich und letztlich sind wir doch als Freunde hier zusammengekommen. Als Freunde sitzen wir hier in diesem Restaurant bei einem Glas Wein und wir wollen uns doch verständigen. Wir wollen doch nicht gleich zu Beginn Granit zwischen uns werfen, sondern wir wollen da erst mal hören, was jeder zu sagen hat. Wir haben gehört, Herr Finkel, was Sie gesagt haben, aber ich bitte doch mal in der Diskussion nun zu dem Wesentlichen, zum Thema zu kommen. An sich, der Abend ist lang und wir werden schon noch hinkommen, aber doch mal hinein ins volle Menschenleben. Herr? Ach, Herr Lasky, natürlich. Bitte schön, Herr Lasky. Herr Dr. Warner hat etwas jetzt angenommen, was unwahr ist. Oh. Ich möchte von meiner Seite aus Folgendes sagen. Ich bin nicht als Freund der SED und auch durch einen Freund von Johannes, einen Becher, hier gekommen. Ein Mann, der, wie er eben gesagt hat, voll zu all diese ungeheuerlichen Taten, was mit Zorn geschehen ist, voll dahinter steht. Ich bin einfach als Pressevertreter hier gekommen. Ich bin nicht hier gekommen. Melvin Ilaski, der Herausgeber der in West-Berlin erscheinenden Zeitschrift Der Monat, wirft ein, er wäre nicht als Freund sowohl der SED als auch als Freund Johannes Erbeches hergekommen. Wir sind alle hier ein propagandistischer Solidarität. Das ist natürlich falsch. Nein, Herr Laski, da haben Sie mich falsch verstanden. So habe ich es in keiner Form gemeint. Aber die Geladenen sind im Wesentlichen Freunde. Nicht Freunde der SED, nicht Freunde des Herrn Becher, aber Freunde Deutschlands und Freunde der deutschen Einheit, für die wir gekommen sind. Und Sie, Herr Laski, sind doch auch ein Freund der deutschen Einheit. Das weiß ich doch. Ich weiß es von Ihnen sogar. Obgleich ich Amerikaner bin. Und ich möchte auch noch eine... Ich möchte eine zweite Berichtigung nicht von mir ausmachen, aber vielleicht von Herrn Becher verlangen. Er hat schon einmal eine Berichtigung heute Abend gemacht. Natürlich. Hat etwas zurückgezogen. Vielleicht wird er noch weiter Wir werden es sehen. Richtung gehen. Darf ich Folgendes zitieren? Das ist aus Aufbau, eine Zeitschrift, dem der Herr Becher nahesteht, Heft 8, 1950. Und er schrieb über, uralt, aber die SED war auch damals eine politische Partei und Herr Becher hat das unterstützt. Solchen Leute ist nicht zu helfen. Hier kann nur eine Art Abhilfe geschaffen werden, indem man mit ihnen so verfährt, wie es Menschenfeinde verdienen. Wenn der Feind sich nicht ergibt, muss er vernichtet werden. Von wem haben Sie damals gesprochen? Sie haben gesagt, wenn solche Leute, unter anderem Laski und viele Leute, die hier heute Abend sind, wie vor einiger Zeit in Berlin stattfand, ein Kongress, an Arnold Zweig, Anna Segers, Bertolt Brecht, Herr Brecht ist auch hier heute Abend, wie ich sehe, und mich die Aufforderung gerichtet haben, uns mit ihnen zusammenzusetzen und zu diskutieren, wie wir vor vier Jahren gemacht haben. So antworten wir Ihnen. Mit Spitzeln und Kriegsverbrechern gibt es keinerlei Art von Diskussionen. Solche Leute sind für uns keine Gesprächspartner. Wie haben sich die Zeiten geändert? Widerwärtig ist uns das Geschwätz dieser kriminellen Clique von der Freiheit der Persönlichkeit. Wir hätten aus der Geschichte nichts gelernt und wir wären wert, als armseliger Waschlappen weggefegt zu werden, würden wir es zulassen, dass diese Hetzschriften, diese Kriegsverbrecher in unserer Republik verbreitet werden. Eure sogenannten Probleme interessieren uns nicht. Eure Verwicklungen, Kompliziertheiten, die ihr mehr oder weniger literarisch routiniert darstellt, sind für uns wertlos. Wir wollen nichts mehr wissen von euch, euch weder sehen noch hören. Ich nehme an, dass sie nicht mehr zu dieser Standpunkt stehen. Sie haben auch am Freitagabend gesagt, dass der Herr Plivier, der auch bei diesem Kongress war, nicht schlechter als Schriftsteller geworden ist, nur weil er im Westen lebt und die Sowjetunion kritisiert. Dürfen wir dann annehmen, Herr Becher, dass Sie nicht mehr zu diesen Worten stehen? Ich werde das ein bisschen konkreter beantworten. Herr Becher wird das konkret beantworten. Zunächst hat Herr Brecht ums Wort gebeten. Ich nehme an, dass Becher zu jedem Wort immer noch steht, das hier geschrieben ist. Ich habe diese Worte hier nicht geschrieben. Ich stehe auch zu jedem Wort immer noch, das hier geschrieben ist. Auch ich halte es für vollständig wertlos, mit Kriegshetzern zu diskutieren. Dabei kann gar nichts herauskommen. Kriegsverbrechen, Kriegshetzern kann nicht diskutiert werden. Das sind Feinde der Menschheit und sie müssen vernichtet werden, so gut man sie vernichten kann. Sonst kann die Menschheit nicht weiter existieren. Das ist im Namen der Humanität absolut notwendig. Sie haben jetzt Ihre eigene Jetzt spricht Herr Becher. Ich will jetzt konkret dazu etwas sagen. Ich glaube, dass es zu nichts führt, wenn wir jetzt, wie es von gewissen Leuten, die von der Tarantel gestochen sind, versucht wird, dass wir bis in unsere Kindheit und eventuell in unser präuterines Dasein zurückgehen. Sie weichen aus, Herr Minister. Nein, nein, nein. Und ich jetzt... Wie bitte? Und entschuldige, und ich vorlege, was vor 4, vor 3, vor 2 Jahren und was heute im RIAS mitgeteilt wurde. Ich glaube, das hat keinen Sinn. Diese gegenseitige Rechenschaftslegung. Oder aber, nein, oder aber, nein, bitte wollen Sie das. Oder aber, wir nehmen diese Frage in eines dieser Themen herein, über die ich vorhin vorgeschlagen habe zu sprechen. Dort kann man viel konkreter, viel präziser reden als hier in diesem Saal. Ich bin jederzeit bereit, über diese Vorwürfe konkret Rechenschaft abzulegen und vielleicht auch die Gegenseite. Herr Korenke. Herr Becher, Sie sprachen vorhin von der Aufgabe, von der Notwendigkeit der Verständigung. Nun ist die Situation doch so, dass Sie als Mitglied des Zentralkomitees der SED und als führender Mensch in der Deutschen Demokratischen Republik veranlasst sind, nach den Aufträgen Ihrer Partei, nach der Linie Ihrer Partei und nach der Ideologie des dialektischen Materialismus zu handeln. Bedingt das nun, dass Sie ihrerseits Kompromisse eingehen müssten und könnten? Oder ist nicht vielmehr die Weltanschauung, der Sie nahestehen, zu Kompromissen nicht sonderlich geneigt? Es ist doch so, dass die Wiedervereinigung Deutschlands von Ihrer Seite aus offen als eine Übertragung der sogenannten demokratischen Errungenschaften auf Westdeutschland aufgefasst wird. Ich habe verschiedentliche Reden und Aufsätze seitens Ihres ersten Sekretärs Walter Ulbricht gelesen, in dem das so gefordert worden ist, auch anlässlich der Wahl. Es ist nachher wieder widerrufen worden. Aber es ist, interessiert uns doch echt, ob ein Kompromiss, eine Verständigung zustande kommen könnte oder ob Sie nur in kleinen Dingen versuchen, gemeinsame Plattformen zu finden, aber in den großen Dingen, die uns angehen, auf Ihrer alten Linie, die ja für Sie feststeht, beharren wollen. Über diese Dinge hat Herr Becher ja am vorigen Freitag schon gesprochen. Bitte schön, Herr Becher. Ja gut, ich möchte ganz kurz antworten. Erstens dem einen Redner über die fürchterlichen Vergehen, Verbrechen und so weiter der SED. Damit kann ich gar nichts anfangen. Mit diesen abstrakten Dingen. Nein, bitte doch. Bitte, ich bin sehr gern bereit, einen Abend zu veranstalten, wo Sie mir konkret mit diesen ganzen Verbrechen aufmarschieren. Dann machen wir eine, ich weiß nicht, wie man das heißen kann, eine ganze Woche, wo wir das machen. Ja. Aber meinen Sie, dass das einen großen Zweck hat, dass ich dann auch aufmarschiere? Ich meine nicht. Ich meine, dass das keinen Sinn hat. Sondern ich meine Folgendes, dass man sich etwas näher kennenlernen muss. Denn in den Personen repräsentiert sich auch bis zu einem gewissen Grad ein System bzw. eine Partei. Es ist von uns klipp und klar erklärt worden, dass die Frage gesamtdeutscher Wahlen keineswegs nach dem Vorbild unserer Wahlen durchzuführen ist, sondern dass man sich zusammensetzen muss, um einen Wahlmodus zu finden. Zum Beispiel, wie Herr Ulbricht erklärt hat, könnte man ausgehen von den Weimaraner Wahlen. Ja. Bitte schön, Sie, Herr, wie ist Ihr Name? Nicht, eine Erschöpfung. Wie bitte? Salter. Ach, Herr Salter, natürlich. Herr Salter hat das Wort. Wir haben eine Diskussion über die Probleme der Kultur. In den Vorschlägen, die Herr Becher gemacht hat, verfinde ich nicht das zentrale Problem, ohne das Kultur im 20. Jahrhundert nicht denkbar ist, nämlich das Problem der Freiheit. In seiner konkreten Gestalt, nicht in einem abstrakten Raum, einer idealen Philosophie, über die wir unendlich interpretieren können, sondern in einer prägnanten Form, die sich auf den Bereich bezieht, der in der sowjetischen Besatzungszone der Fall ist. Ich habe am vorigen Abend Herrn Becher gefragt, warum eine Reihe von hervorragenden Schriftstellern Deutschlands, die ehrlichen Willens in der Zone tätig waren und dort gearbeitet haben, nach Westdeutschland geflohen sind, trotzdem sie teilweise dort eine schwerere materielle Existenz haben als hier. Auf diese Fragen haben wir keine Antwort bekommen. Die Grundlagen einer Diskussion bestehen aber darin, nicht die Fragen herauszustellen, in denen wir gemeinsam sind, sondern die Fragen herauszustellen, in denen keine Übereinstimmung zu erzielen ist oder in denen keine Übereinstimmung besteht. Wenn Sie für die Kultur und für die literarischen Formelemente, für die Probleme der Künste nicht akzeptieren wollen, dass die Künstler, Literaten, Theaterleute und wer es sonst sei, die Freiheit haben, ohne eine Kontrolle des Staates ihre Probleme zu entwickeln, ist eine Diskussion mit freiheitlichen Künstlern, Schriftstellern, Journalisten einfach nicht möglich, weil es über dieses Problem, glaube ich, keinerlei Verständigungsmöglichkeit geben kann. Und dieses zentrale Problem der sowjetdeutschen Kultur besteht in der Abwesenheit der Freiheit für den künstlerisch schaffenden Menschen. Wir haben das Problem bereits gesehen, auch das betrifft Herrn Brecht im Verhör des Lucullus. Er wird mir sagen, nach eingehender Beratung mit dem Politbüro hat er die Notwendigkeit eingesehen, gewisse Veränderungen vorzunehmen. Er kann das sagen und formal kann man das anerkennen. Ich glaube aber, es niemand in diesem Saal oder kein westdeutscher Künstler wird das Politbüro als eine Instanz in künstlerischen und kulturellen Fragen anerkennen. Wie kann eine politische Instanz, mit der Sie sich identifizieren, Herr Becher, über die Zwölftonmusik, über die abstrakte Malerei, über die surrealistische Dichtung, über die verschiedenen Formprobleme, die in unserer Welt vorliegen, autoritäre Urteile fällen, die für alle Künstler und Schriftsteller in diesem Bereich verbindlich sind. Wenn Sie einen konkreten Beweis geben wollen für Ihre gegenwärtige Auffassung, warum veranstalten Sie nicht meinetwegen eine Ausstellung eines Mitgliedes Ihrer französischen Bruderpartei von Picasso in Ost-Berlin? Habe ich schon erklärt bei der letzten Sitzung, wir können nicht so immer rekapitulieren, dass das selbstverständlich stattfinden wird. Wir werden abwarten, ob das selbstverständlich... Wann? In demselben Moment, wo die Möglichkeiten gegeben sind, aufgrund eben einer sehr komplizierten Lage zwischen der deutschen, zwischen Westdeutschland und uns, die nötigen Valuten etc. freizumachen, die solch eine Ausstellung kostet. Ja? Frankreich? Ja, auch Frankreich. Auch Frankreich, ja. Es gibt ein anderes Problem. Aber wir werden diese Ausstellung so bald wie möglich machen. Eine Ausstellung Picasso, Matisse, Léger, Foucheron und eine Ausstellung italienischer Künstler. Ich hoffe, dass Sie nicht nur die realistischen Bilder... Ja, wenn der Herr Becher es sagt, wird das ja auch tun. Ja, das wird geschehen. Verlassen Sie sich drauf. Ich möchte Sie auf Folgendes darauf aufmerksam machen. Sie können hier in einer beliebigen Westberliner Buchhandlung Ihre Bücher bekommen. Sie können sogar die Werke von Stalin sich bestellen lassen und sie werden Ihnen geliefert. Es ist in Ihrem Sektor. Es ist in Ihrem Sektor. Wenn Sie darüber lachen, dann haben Sie keine Erfahrung, denn ich beziehe die Werke von Stalin in einer Westberliner Buchhandlung. Es besteht aber keine Möglichkeit, dass die Künstler und Intellektuellen in Ostdeutschland eine freie Lektüre, sagen wir, der Frankfurter Hefte, des Mainzer Merkur, der Gegenwart oder des Monats vornehmen können. Wie ist Entwicklung in Wissenschaften und Künsten möglich, wenn den Künstlern und Dichtern der Zugang zu den Quellen versperrt ist und wenn sie keine Möglichkeit haben einer freien Diskussion und Aktion in diesen Räumen? Darf ich ein bisschen dazu beitragen, herunterzusteigen? Das Zentralkomitee hat sich mit der Zwölftonmusik beschäftigt und hat die Zwölftonmusik also verurteilt. Ja, was ist denn? Ja, also glauben Sie denn das? Es ist doch unmöglich, hier und da, wenn ich gewisse Dinge lese, kann ich mir doch nicht denken, dass die Menschen wirklich das ernsthaft glauben, was sie schreiben. Das ist doch unmöglich. Sondern bei uns gibt es über gewisse Dinge Auseinandersetzungen und in den Vorschlägen, die ich Ihnen gemacht habe, wo Sie vermissen, dass die Freiheit nicht enthalten ist, ist erstens enthalten die Frage der Beziehung zwischen Staat und Kultur. In diesem Thema ist allerlei enthalten. Da ist auch enthalten diese Vorwürfe, die Sie uns machen. Ich habe einen Vorschlag gemacht über die Freiheit der Persönlichkeit. Das ist ebenfalls berührt außerordentlich diese Dinge, die uns gemeinsam angehen. Ich habe den Vorschlag gemacht, da das Zwölftonsystem neulich gemacht wurde, Begriff der Moderne in der Literatur, Musik und so weiter und so weiter und so weiter. Es sind noch andere Vorschläge drin. Und bitte sehr, machen Sie doch Vorschläge, die wir noch zu diesem Thema machen. Bitte sehr, machen Sie den Vorschlag Geschichte der SED. Gut, wenn Sie der Ansicht sind, dass also hier darüber gesprochen werden muss. Aber darüber muss man doch konkret sprechen. Schauen Sie, wir sind doch hier nicht momentan in Leipzig und verzehren hier ein Leipziger allerlei. Wir müssen uns doch auf irgendetwas konkret, wenn wir überhaupt miteinander sprechen wollen, einigen. Es ist doch unmöglich, so etwas zu sagen, ja? Dass meine Arbeiten genauso in der Bundesrepublik erscheinen können wie in der Deutschen Demokratischen Republik. Wir wollen uns doch nichts vormachen. Soll ich Ihnen die Geschichte des Verlags Desch mit meinen Büchern erzählen und die Telefonanrufe, die Desch erhalten hat, ja, weil er ein Buch von mir herausbrachte? Also damit sollen wir uns nicht gegenseitig langweilen, sondern wir sollen schauen, dass wir möglichst rasch zu solchen exakten Dingen kommen, die es ermöglichen, die Dinge wirklich konkret zu behandeln. Herr Löwenthal, ich möchte gerne die Forderung von Herrn Becher erfüllen, etwas konkret zu werden. Ich schlage vor, als weiteres Thema in seine Liste aufzunehmen, die Einheit der deutschen Wissenschaft. Darf ich Herrn Becher fragen, ob er die Namen Havemann und Steiniger kennt? Ja, kenne ich. Sind wir bekannt. Ich bin vor wenigen Tagen auf einer Wahlversammlung gewesen, auf der Herr Havemann sich als Spitzenkandidat der SED für die am kommenden Sonntag stattfindende Wahl in West-Berlin gemeldet hat. Ich möchte auch gleich in diesem Zusammenhang anschneiden das Thema der wahrhaftigen Berichterstattung. Ich kann nur sagen, als ich die Berichterstattung über diese Wahlversammlung am nächsten Tag im Neuen Deutschland las, dass nicht ein einziges Wort mit Ausnahme der Namen Havemann und Heinrich Frank daran wahr war. Ich würde Sie bitten, Herr Becher, dafür zu sorgen, dass auch Ihre Zeitungen sich an diese von Ihnen aufgestellte Maxime halten. Ich bin noch ein bisschen konkreter. Schreiben Sie mir das, ja? Und ich werde mich mit dieser Sache von Ihnen an die Redaktion wenden. Ich bin sogar bereit, Ihnen mindestens 25 Zeugen dafür. Nein, braucht man schreiben nicht. Braucht man nicht. Moment, ich bin noch nicht fertig. Auf dieser Wahlversammlung wurde, auf der Herr Havemann über das Thema sprach, Humanismus und Wissenschaft, an ihn die Frage gestellt, ob er derjenige war, der die Westberliner Studenten von der Universität unter den Linden relegiert hat. Herr Havemann hat daraufhin mit kaltblütigem Lächeln erklärt, jawohl, denn sehen Sie, meine Herren, wir wollten die Herren nicht zwingen, in die Partei einzutreten und wir konnten sie auch nicht alle nach Sibirien schicken. Darf ich Sie fragen, Herr Becher, ob Sie zu diesen Äußerungen eines Prominenten... Jawohl, dafür gibt es 50 Zeugen. Und davon sind Zeugen hier im Saal, wenn ich darauf hinweisen darf. Wie darf Herr Becher fragen, ob er zu dieser Äußerung von Herrn Professor Havemann, der ein prominenter Kulturschaffender der Sowjetzone ist, steht? Sie kennen doch den Ausdruck. Audiator et altera pars. Zweitens war auf dieser Versammlung anwesend Herr Professor Steiniger. Ich scheue mich, das Wort Professor zu nennen. Denn Herr Steiniger ist derjenige gewesen, der mich und andere, als wir noch unter den Linden studierten und bewiesen, dass wir eine einheitliche Universität in Berlin wollten, dem SSD, das heißt, es gab ihn damals noch nicht, sondern der NKWD, gemeldet hat und dass Kommilitonen von mir aus dem Hörsaal heraus nach einer Versammlung, auf der sie von Herrn Steiniger öffentlich diffamiert und denunziert worden sind, verhaftet worden sind vor dem Hörsaal. Ich frage Herrn Becher, ob er hierzu steht oder ob er diese Haltung von Herrn Professor Steiniger nicht billigt. Ich möchte eine ganz konkrete Antwort darauf haben. Die ganz konkrete Antwort mit dem Thema Einheit Deutschlands und Einheit Berlins sehr. Die ganz konkrete Antwort heißt Audiatur et altera pars. Es möge auch der andere Teil zu diesen Vorwürfen gehört werden. Ich habe Ihnen, verzeihen Sie, Herr Becher, dass ich nochmal Ihnen antworte, ich habe Ihnen eben gesagt, hier im Saal sind Zeugen, die Bemerkung von Herrn Havemann gehört haben. Ja, bitte, ich habe Herrn Havemann im Zuchthaus in Brandenburg im Jahre 1944 kennengelernt. Damals waren wir Kameraden. Ich habe ihn wieder getroffen 1945, als er von den Amerikanern eingesetzt war als Leiter eines Kaiser-Wilhelm-Instituts in Dahlem. Er ist dann damals aus gekränktem Ehrgeiz, weil er die Stelle, die er nicht erreichen konnte, im Kaiser-Wilhelm-Institut, in den Ostsektor herübergegangen. Ich habe also die Frage an Sie zu stellen, nachdem Herr Havemann selbst diese Äußerung nicht bestritten hat und sie gemacht hat, und hier sind Zeugen dafür, dass er sie gemacht hat, glaube ich, ist es überflüssig zu sagen, Audiato et altera pars. Nein, vielleicht hat Herr Havemann einen halben Zeugen mehr. Verzeihen Sie, Herr Havemann selbst... Das weiß ich nicht. Aber, Herr Finkstein, aber das muss mir doch der Herr Havemann persönlich sagen. Aber Herr Löwenthal, wir wollen doch nun endlich mal... Aber der Havemann hat vielleicht auch Zeugen. Soll ich... Wofür Zeugen? Also wir wollen hier keinen Streit sprechen. Also ich bin bereit, also bitte schreiben Sie das auf, mit Herrn Havemann und Herrn Steiniger darüber zu sprechen und bei einer nächsten Begegnung entweder die beiden Herren mitzubringen oder Ihnen zu sagen, was Sie gesagt haben. Herr Frankenstein hat's. Ich kann mir das nicht gut vorstellen, da ich Herrn Havemann kenne. Herrn Steinige kenne ich weniger. Hat Herr Havemann diese Äußerung getan oder nicht? Das weiß ich aber nicht. Aber ironisch gemeint. Waren Sie dabei? Ich bitte jetzt um Ruhe. Natürlich hat er es ironisch und zynisch gesagt. Ironisch und zynisch gemeint. Hier sind auch noch Zeugen. Herr Haberdietzel und Herr Frankenstein. Bitte zunächst Herrn Haberdietzel. Es war in diesem Saal doch bei keinem Menschen ein Zweifel darüber, dass das allerbitterste Ironie gewesen ist, weil die Kontrahenten von Herrn Havemann in einer solchen Weise ausfallend wurden, dass es einfach unwürdig war einer Versammlung von Studenten und Professoren, die da waren. Es war reine Ironie. Und das hat jeder Mensch. Glatte Lüge. Eine ganz glatte Lüge. Das unterstellen Sie doch nicht. Herr Frankenstein. In der Zeit, wie ich hier bin, sind eine ganze Menge Leute zu Worte gekommen, die eigentlich alle einen Fürsprecher haben, oder einer hat es sehr klar gesagt, was diese Leute alle meinen. Ich glaube, der Name ist Herr Salter, glaube ich, der Vorredner. Er sagte nämlich, sehr interessant, es hätte doch keinen Sinn zu diskutieren über Dinge, über die man sich so halbwegs einig ist. Man sollte doch über die Dinge diskutieren, über die überhaupt keine Einigkeit zu erzielen wäre. Das ist, glaube ich, sehr charakteristisch für einige Leute, die hier auch solche bestimmten Fragen stellen. Sie haben offenbar kein Interesse daran, dass über irgendwelche Fragen, seien es nur Teilfragen, eine gewisse Harmonie erzielt wird, dass man Schritt für Schritt dann weitergehen kann. Denn wir wissen doch alle, dass sowohl die eine Seite als auch die andere Seite aufeinander sehr animos ist und sehr einseitig zum Teil orientiert ist und dass es schwierig ist, diese ganzen Vorurteile mit einem Mal beiseite zu werfen. Diese andere Verhandlungsform, nämlich dass man von den Dingen ausgeht, über die Einigkeit zu erzielen ist, hat in diesem Jahr große Erfolge erzielt. Zum Beispiel in der Berliner Konferenz der vier Außenminister oder die fantastische Genfer Konferenz, wo ein so schwieriges Problem wie der Krieg in Vietnam zu einer Klärung kam. Warum sollte es denn ausgerechnet idiotischerweise hier in Berlin zwischen Berlinern nicht möglich sein, dass wir über einige Fragen eine Einigkeit erzielen können? Wenn nicht vielleicht gerade einige Leute das Interesse haben, dass diese Einigkeit nicht erzielt wird. Und ich glaube, solche Leute sind auch hier im Saal. Keine Deutschen. Ja, das glaube ich auch. Und, ja, jetzt, Moment mal. Nein, ja, bitte sehr, Herr Frankenstein, sprechen Sie sich aus. Herr Becher ist ja auch kein Deutscher. Zum ersten Mal. Ein Moment. Ich möchte gern diesen Zwischenrufer kennenlernen. Ich möchte den Zwischenrufer kennenlernen. Wer hat den Zwischenruf gemacht? Der wird hoffentlich den Mut haben, hier vorzugehen und mir das ins Gesicht zu sagen. Bitte sehr. Nein, nein, nein. Wer hat den Zwischenruf gemacht? Ich gebe Ihnen meine ehrenwörtliche Versicherung, dass ich nicht die hohe Ehre hatte, ein Sowjetbürger zu werden. Wir haben es aber früher gesagt. Ich hatte nicht die hohe Ehre, ein Sowjetbürger zu werden, sondern bin bekanntlich von Hitler im Jahr 1935 ausgebürgert worden und war dann staatenlos, bis ich 1945 den Pass oder den Personalausweis damals der sowjetischen Besatzungszone und jetzt der Deutschen Demokratischen Republik erhielt. Das ist sehr schwierig. Ich bin hier nicht in der Lage, ein Ambulatorium aufzumachen für Leute, die von der Tarantel gestochen wurden. Diejenigen, die von der Tarantel gestochen werden, befinden sich in Lebensgefahr, wenn sie sich nicht schleunigst von der Distel behandeln lassen, beziehungsweise einen Kabarettich essen. Ja, das ist die einzige Möglichkeit. Aber auf dieses Niveau können wir schon wirklich nicht gehen. Und als ich die letzte Tarantel sah, muss ich erklären, ich bedauere es zutiefst, dass ich in dieser Kloake nicht auch vorhanden bin. Das wäre eine höhere Ehre für mich, als in der Walhalla bei Regensburg zu stehen. Herr Frankenstein, Sie waren noch nicht fertig. Also dieser Zwischenruf über die Staatsangehörigkeit des Herrn Becher liegt ja vollkommen auf der Linie von dem, was ich sagte. Es sind also einige Leute, die absolut kein Interesse daran haben, dass über Fragen gesprochen wird, die jetzt für uns Berliner von entscheidender Bedeutung sind. Vor 4 Jahren war ich zum ersten Mal in einer politischen Versammlung oder vielmehr in einer Versammlung und es war an der Tribüne am Knie. Und da diese Versammlung war einberufen worden von Herrn Dr. Günther Birkenfeld und sollte darüber gesprochen werden, Kunst und Remilitarisierung. Bei dieser Versammlung wurde auch von einer ganz bestimmten Gruppe ununterbrochen tatsächlich mit Worten geschossen. Und zwar handelte es sich um eine Aufforderung der Gewerkschaft Kunst aus dem Ostsektor über verschiedene Fragen der Kultur zu sprechen. Es wurde daraus aber eine Proklamation, dass ein Stacheldraht vielleicht noch besser wäre zwischen dem Ostsektor und dem Westsektor. Und das waren dieselben Leute, glaube ich, die heute auch hier ähnliche Bemerkungen machen. Damals waren aber einige Leute immerhin, die merkten langsam, wo es hingeht und sagten, wenn wir so weitermachen, dann ziehen wir nächstens nur noch die Pistolen und schießen aufeinander. Und ich glaube, wenn so verfahren wird, dass wir nur diskutieren über Dinge, über die wir uns niemals einigen zu können glauben, anstatt über diese Dinge, über die wir eigentlich als Deutsche eine gemeinsame Meinung haben müssten, nämlich dass Deutschland ein zerrissenes Land ist und nur eine Kultur weiterführen kann, wenn es vereinigt ist. Und dass, wenn diese Grenze noch länger besteht, da es ja nicht keinen Stillstand gibt, sondern eine Entwicklung, wir langsam in diesen Krieg hineinschlittern und dann nur noch Bombentrichter hier sind und keiner von uns mehr existiert. Dahin würden wir kommen, wenn wir so diskutieren. Und wenn diese Fürsprecher, Herr Salter und Herr Lasky und so weiter, die eigentlich von der Presse hier Fragen stellen wollen, glauben, sie müssten die Diskussion führen, das heißt stören. Wir wollen sprechen. Diskutieren ist sehr schwer, mein lieber Mann. Ich habe versucht, den Stacheldraht niederzureißen, indem ich Herrn Becher konkret gefragt habe, ob er bereit ist, sich von Leuten zu distanzieren, die Einheit des Berliner Hochschulwesens zerstört haben. Darauf habe ich keine konkrete Antwort bekommen. Darauf haben Sie die Antwort von mir bekommen. Ich werde mit Herrn Habemann sprechen. Das kennen wir. Nein. Wir haben mit Herrn Habemann gesprochen. So geht's nicht. Ich würde Ihnen sagen, ja, ein bisschen jetzt, wir sind doch auch, einige von uns sind doch auch Schriftsteller und Literaten. Ich würde Ihnen etwas sagen. So dumm ist Herr Habemann nicht, wie Sie wünschen, dass er zu sein hat. Herr Hauprecht, bitte sehr. Ich möchte ein paar Worte sagen zu einer Frage, in der ich glaube, dass sie erstens uns Berliner angeht und zweitens glaube ich, dass es eine Grundfreiheit der Kultur ist. Herr Salter hat von einer Voraussetzung für ein echtes Gespräch gesprochen. Und diese Voraussetzung war die Freiheit. Ich will über eine zweite Voraussetzung sprechen. Diese Voraussetzung ist die Rechtssicherheit. Und Herr Becher, ich darf Sie in diesem Zusammenhang an die 14 Punkte des Kulturbundes erinnern, die sehr kurz nach der Proklamation des neuen Kurses, also vermutlich Ende Juni 1953 herausgekommen sind. Punkt 5 dieser 14 Punkte lautete, dass die Voraussetzung für sämtliche Anregungen und Besserungen und Reformen, die in diesen 14 Punkten gefordert wurden, die Gewährung der Rechtssicherheit ist. Ich frage Sie, Herr Becher, ob diese Voraussetzung einer echten Kultur und einer echten humanitären Kultur, nämlich die Rechtssicherheit, gewährt ist. Ich bin der Ansicht, ja. Ich bin der Ansicht, die Gesetzlichkeit und die Rechtssicherheit ist bei uns gewährt. Fragen Sie. Sie erinnern sich, Herr Becher, wahrscheinlich sehr genau als Mitglied des Zentralkomitees an die Beschlüsse, die nun als der neue Kurs bekannt sind, an die Erklärung des Politbüros vom 10. Juli. ist in diesen Erklärungen, das heißt, Sie können es mir sofort bestätigen, von einer Wiederherstellung der Notwendigkeit, einer Wiederherstellung der Rechtssicherheit die Rede gewesen. Ich frage Sie jetzt noch konkreter, sind Sie der Meinung, dass die Rechtssicherheit so, wie man sie in einer normalen Gesellschaftsordnung versteht, seit dem 10. Juni 1953 in der Sowjetzone wiederhergestellt ist? Ich bin der Ansicht, ja. Ich bin der Ansicht, ja. Wie ist Ihr Name? Und bin Ihnen für jedes Beispiel, wo das nicht der Fall ist, dankbar. Und jedes solches Beispiel wird von uns genau untersucht und wir werden das weitergeben. Um die Beispiele aber ganz konkret zu haben, mit uns eine Fahrt durch die Westberliner Flüchtlingslager zu machen. Schauen Sie, Sie waren das letzte Mal nicht da. Einen Moment, einen Augenblick. Das letzte Mal habe ich erklärt, ich bin bereit, vor allen Menschen aufzutreten, ohne Begleitung, sogar ohne Herrn Brecht. Ja? Und Rede und Antwort zu stehen, das können Flüchtlingslager sein, das können Ihre Landsmannschaften sein, die Sie inzwischen gebildet haben, und das kann auch, ich weiß nicht was, sein. Ich bin bereit, ich würde vorschlagen, dass Sie die Einladung an mich ergehen lassen nach den Wahlen. Sonst heißt es, ich mache Wahlpropaganda dort. Herr Solling, ist doch Ihr Name, Herr Solling? Ja, Herr Minister, ich habe eine Frage, die sich darauf bezieht, dass wir ins Konkrete gehen sollen. Sehr gut. Und bin mit Ihnen durchaus der Meinung. Ich habe eine sehr gute Bekannte bei einem Theater in der Sowjetzone, also in der Deutschen Demokratischen Republik. Und diese Dame schreibt mir ab und zu Briefe. Und diese Briefe sind geöffnet und da ist ein brauner Streifen am Rande. Gibt es bei Ihnen in der Deutschen Demokratischen Republik eine Postzensur? Gibt es das und wenn ja, warum? Ja, die gibt es doch überall, wenn ich... Also soll ich Ihnen denn mitteilen, dass... Also schauen Sie mal, das sind doch alles Bumerange. Bevor meine Mutter gestorben war, mit 82 Jahren, wurden alle Briefe, die sie bis zu diesem 82. Jahr schrieb an mich, in die Deutsche Demokratische Republik, mit einem Streifen mir übergeben. Aber nicht mit einem Streifen, der von uns aus war, sondern der woanders angebracht war. Das war folgendes Jahr. War folgendes Jahr. Ihr Name? Herr Bartens hat das Wort. Ich möchte gerne etwas Konkretes fragen, was sich auf die Zukunft bezieht und auf die anscheinend veränderte Lage und die veränderten Zeiten, von denen vorhin die Rede war. Ich hätte gern gefragt, unter welchen Bedingungen würden Sie den Vertrieb einer Reihe westlicher Zeitungen und Zeitschriften bei sich... 180 Zeitungen und Zeitschriften aus Westdeutschland sind bei uns zugelassen. Darunter auch die Frankfurter Rundschau. Herr Brecht bekommt die Frankfurter Rundschau, wie er mir eben sagte, regelmäßig. Ich auch. 180 Zeitungen. Wissen Sie, um was ich handle? Einen Augenblick. Machen Sie sich doch auch ein bisschen Gedanken darüber, dass diese Zeitschriften etwas kosten und in Valuta uns, ich meine, wie man das so nennt, uns übermittelt werden. Ist Ihnen nicht bekannt, was das für einen Kampf kostete, die Verlagsrechte von Thomas Mann zu erhalten? Ja, ich meine, hier sind doch auch andere Probleme da. Und im Allgemeinen möchte ich doch jetzt sagen, um diese Sache ein bisschen einzulenken. Ich bin nicht Postminister, ich bin nicht Justizminister, ich bin nicht, vielleicht wie Sie jetzt auch noch sagen werden, Verteidigungsminister, sondern wir wollen über kulturelle Fragen sprechen. Und Sie stimmen mit darüber ab. Mitglied des Zentralkomitees, gut, aber wir können nicht alles in einem Brei jetzt untergehen lassen, außer wir wünschen das. Bitte. Herr Heinemann-Rufer hat das Wort. Ja, Herr Heinemann. Herr Heinemann-Rufer, bitte sehr, wollen Sie sprechen? Dass der Besuch des Herrn Ministers Becher hier bei uns hat nach seinen eigenen Worten ja zum Ziel eine Annäherung an die Kultur, an das Kulturleben Westberlins und Westdeutschlands. Dabei will ich jetzt mal außer Acht lassen, wie weit der Westen dazu bereit ist oder wie er sich überhaupt dazu stellt. Die Frage ist, wie in Westberlin und in Westdeutschland in den vollen Genuss der Kulturprodukte der Welt kommt. Sie wissen selbst, wir brauchen uns darüber nicht zu zanken, wie gegensätzlich dazu das in Ihrem Amtsbereich ist. Mir fällt gerade ein, die letzte große deutsche Kunstausstellung in Dresden. Na, ich meine, Sie, Herr Brecht und Herr Becher, Sie müssten ja selbst gemerkt haben, was einem aus diesen monumentalen Nipsen mit den Bonbonfarben anspricht. Und selbst wenn man es nicht gemerkt hat, so hat es ja der gute Professor Margitz in der täglichen Rundschau mal hier dialektisch erhärtet. Was, Herr Minister Becher, beabsichtigen Sie zu tun, um das Kulturleben in Ihrem Amtsbereich zu normalisieren? Dazu habe ich eine Ergänzung. Nein, Herr Becher spricht nicht. Zunächst möchte ich Sie warnen. Herr Becher, zunächst, Herr Heinemann-Prüfer, möchte ich Sie warnen, mich Minister zu betiteln. Das ist eine de facto Anerkennung der DDR. Weiter. Aber schauen Sie mal her. Wir können doch nicht so diskutieren. Das würde jetzt auf mich angewendet heißen. Herr Becher, als Sie nach Ihrer expressionistischen Phase begannen, eine andere Art der Poetik anzuwenden, das haben Sie sicher gemacht, weil Sie vorausgesehen haben, dass Sie 30 Jahre später Minister für Kultur werden. Wir dürfen doch jetzt nicht unterschieben einem Künstler, der sich vor der abstrakten Malerei, siehe Hofer, der hat damit den Verband gesprengt, ja, bekanntlich, der von der abstrakten Malerei sich zur realistischen entwickelt, dass das aus materiellen Gründen geschehen sei. Es gibt tatsächlich Fälle, wo ein Mensch aus einer inneren künstlerischen Überzeugung gegen die Abstraktion sich wehrt in der Kunst. Ja? Das sind doch tiefe, weltanschauliche Fragen. Ja? Und ich möchte nicht das jetzt verbinden mit Finanzgeschichten. Wenn Hofer sagt, nicht, also Sie kennen die bekannte Sache, nicht als ich sah, nicht, ich meine, wie leicht eben, das ist ein abstraktes Bild zu malen, war ich endgültig geheilt von dieser Art von Kunstausübung. Das hat er doch nicht aus materiellen Dingen getan. Ich würde auch nicht dafür sein, dass, wenn zum Beispiel jemand, der bisher einer uns entgegengesetzten Anschauung war, zu uns kommt, dass das nur materielle Interessen sind. Das ist nicht richtig. Es gibt Dinge aus Überzeugung. Ich meine, Menschen wechseln ihre weltanschaulichen, ihre künstlerischen Ansichten aus Überzeugung. Also die ganze Welt besteht doch nicht nur aus Agenten. Es gibt doch einen kleinen Prozentsatz, der Kenner ist. Das ja? gibt es, aber warum gibt es so wenig Überzeugte von der modernen Kunst bei Ihnen? Ja, also schauen Sie mal her. Ich habe eingebaut, Ihren Vorschlag folgend, bitte um Ruhe, Heinemann-Prüfer, habe ich eingebaut über die Moderne oder der Begriff der Moderne in der Literatur, der Kunst, der darstellenden Kunst und der Musik. Darüber ist doch zu diskutieren. Wenn Rilke sagt, und diskutieren Sie mal mit Carossa, diskutieren Sie mal mit Frank, diskutieren Sie mit Usinger. Die sind doch nicht identisch, ja, mit dem Surrealismus in der Literatur. Sondern wenn Rilke sagt über Segantini, Segantini hat alle nachfolgenden Generationen überholt, so müssen wir uns jetzt unterhalten, liegt Kandinsky Vordürer oder liegt er dahinter? Ich meine, er liegt Vordürer. Sie meinen, Kandinsky ist eine fortgeschrittenere Richtung. Können wir uns darüber unterhalten? Das ist sehr interessant. Wie? Diese Diskussionen finden ja statt. Nein. Nur im Geheimen, auch bei Ihnen. Ich weiß, ich habe also bitte sehr, also können wir Sie aus dem Geheimen. Also das, ja? Und nicht in der Presse, ich meine, abseits von allem, was Sie tun. Man braucht Partner. Man braucht Gegner, um in diesen Dingen sozusagen sich selber zu verständigen. Ich würde Ihnen sagen, mit den Diskussionen, die ich hier gehabt habe, bin ich Ihnen sehr dankbar. Das ist doch so. Herr Frankenstein, nein, jetzt nicht mehr. Sie haben das Wort gehabt. Auf unserer Seite werden vielleicht unsere Reden zurückgehen. Ja, und Sie werden das. Ich möchte ein sehr persönliches und konkreter Vorschlag hier machen. Ich bin, wie Sie wissen, ein Amerikaner und auch ein Mitherausgeber einer deutschen, das heißt eine deutschsprachige internationale Zeitschrift. Ich möchte folgende Vorschläge hier unterbreiten für Sie, beziehungsweise für Herrn Bettelbrecht. Vielleicht wird dieser Vorschlag unsere zwei Auffassungen der kulturellen Freiheit aufweisen. In unserer Zeitschrift und unserer nächsten Nummer, Redaktionsschluss am 20. Dezember, steht 5 Seiten frei für Herrn Bertolt Brecht. In diesen 5 oder 6 oder 7, manchmal schreibt er sehr knapp. 5 Seiten oder 6, 7, 10. Redaktionsschluss am 20. Dezember. Nein. Er kann seine, darf ich nur... Kein Vorschlag, kein ehrlicher. Wenn Sie Ihre Manuskript vor diese Zeit uns liefern, Sie brauchen es nicht zu liefern. Sie können es persönlich in einen Wagen an unsere Druckerei bringen. Sie können es selbst in Satz geben. Sie können die Fahnen lesen. Sie können Umbruch machen und wir brauchen es überhaupt nicht anzusehen. Sie genießen diese irrsinnige, aber für uns wunderbare bürgerliche Freiheit, Ihre Meinung zu sagen. So, vielleicht wird der Herr Pieck oder Herr Obrich das vorher sagen, sehen wollen. Ich nicht. Sie können diese 5 Seiten über Kriegshetze, über Ihre Auffassung der kulturellen Freiheit, über episches Theater, über die Leistungen Ihres Berliner Ensemble, frei wie Sie wollen sprechen. Dafür verlange ich nur eins. Dass ich 5 Seiten oder 3 oder 4 oder 2, eine entsprechende Zahl, in eine Ihrer nahestehenden Zeitschrift. Sagen wir Aufbau, sagen wir neue deutsche Literatur, sagen wir sogar Sinn in Form, aber dieselbe Freiheit. Ohne Zensur und was ich schreibe, erscheint. Herr Becher hat schon vorher erwähnt, dass er bereit ist, diese Diskussionsbasis sowohl im Osten wie im Westen zu machen. Das ist ein Vorschlag. Wenn Sie das nicht vor dem 20. schaffen, am 20. Januar, und wie Sie wollen, können Sie es direkt an uns, Sie werden sowieso einen Vorschlag haben, Sie werden wissen, ob wir ein I oder Pünktchen oder ein Absatz oder irgendwas ändern. Herr Brecht muss antworten. Ich werde Ihnen sagen, meine Bedingungen. Erstens, über Ihre Zeitschrift haben Sie die Machtvollkommenheit zu sagen, Sie geben 5 Seiten her. Ich selber habe keine Zeitschrift und kann dies nicht zusagen. Ich kann aber eventuell anregen, dass eine Zeitschrift diese 5 Seiten hergibt. Zweitens, Sie haben sich an mich gewendet. Ich komme jetzt sofort zu Ihrem Einwurf. Zweitens möchte ich fragen, ob auch dieses Angebot auch gilt für Becher. Ja, wenn Sie nicht schreiben wollen, nein, ist genau. Nein. Ich werde es vorziehen. Sie können 2 Seiten schreiben und drei. Ein Absatz, ja. Ob Ihre Arbeit veröffentlicht wird. Also prinzipiell bin ich durchaus interessiert, einen Aufsatz zu schreiben, der bei Ihnen veröffentlicht wird. Es sind einige Voraussetzungen zu erfüllen. Die erste ist, wie ich Ihnen sagte, ich kann nicht entscheiden über den Erscheinier. Nummer 1. Ihr Aufsatz ohne eine Antwort. Gut. Zweitens, ich nehme Ihr Angebot, ich fasse es so auf, dass wir sind hier zu zweit erschienen, dass dasselbe Recht Herrn Becher zusteht, wenn er es benutzen will. Bitte. Drittens, den Termin möchte gerne natürlich ich selber bestimmen. Das ist klar. Aber nicht sehr spät. Also nicht zum 20. Dezember natürlich, das kann ich nicht. Vielleicht zum 20. Januar. Ich werde es nicht hinausschieben. Aber für die deutsche Einheit, Herr Brecht, die auf dem Spiel steht, wird es doch notwendig sein und möglich sein, tatsächlich in einer solchen Zeit etwas zu schreiben. Er wird ja schreiben. Darüber antworte ich jetzt nicht. Darauf antworte ich nicht. 20. Dezember, wir sind doch alle in der Herr Frankenstein, Sie sind persönlich angesprochen. Sie müssen persönlich antworten. Ich bin einverstanden, Herr Brecht. Herr Frankenstein hat es gemacht. Sie schreiben einen Aufsatz für uns. Ich schreibe einen Aufsatz für eine ostnationale Zeitschrift. wenn Sie bzw. der Minister, der sogenannte Minister, Herr Becher, ist das vielleicht richtiger? Kein de facto Anerkennung. Wenn Johannes Herr Becher nicht es fertig bringen kann, mein Aufsatz in irgendwelcher ostdeutsche Zeitung oder Zeitschrift drucken zu lassen. Denn nun, dann Moment, wird die einen Augenblick. Wissen, nein, einen Augenblick, wir müssen es doch noch klarstellen. Erstens kann vielleicht auch ich das fertig bringen, Ihren Aufsatz in einer ostdeutschen Zeitung erscheinen zu lassen. Zweitens, Ihr Angebot gilt sowohl für Becher als für mich. Das ist klar. Dankeschön, dann sind wir fertig. Herr Frank, ich möchte Herr Becher. Wissen Sie, Herr Laske, warum diese Antwort von Brechts in dieser Form an Sie gelangt? Es ist nämlich ein müßiger Versuch. Und über diese Illusion sollen wir uns doch auch unterhalten. Dass Brecht und Becher oder die Frau Segers und Arnold Zweig in den fürchterlichsten inneren Kämpfen und Fäden befangen sind und dass keiner vom anderen irgendetwas wissen will. Herr Brecht lebt in einer Art von innerer Emigration. Ich weiß nicht, Herr Zweig in noch einer innereren Emigration. Das ist nicht der Fall. Das ist ein Irrtum. Wir sagen Ihnen ganz ruhig, das ist ein Irrtum. Diese Versuche, ja, auf diesen Differenzierungen zu spielen, ist falsch. Sondern ich würde Ihnen sagen, gerade das Gegenteil ist richtig. Sie werfen uns immer vor, wir sind uniform. Das ist nicht richtig. Wir sind sehr verschiedene Persönlichkeiten. Aber in gewissen Dingen sind wir eins. Und der Versuch auf diesen verschiedenen verschiedenen Art der Persönlichkeiten von der anderen Seite her zu spielen, ist nicht richtig. Das ist sinnlos. Wir müssen das aufgeben.